Es gibt zu diesem Zweck einmal sogenannte Freimaurervereine, nicht zu verwechseln mit Freimaurervereinigungen, die von den Großlogen für breite deutsche Kreise durch einen bestimmten Kreis von Freimaurern gegründet werden, die aber trotz scharfer freimaurerischer Leitung als freimaurerische Einrichtung nach außen hin nicht erkennbar sind. Die Masse der nicht freimaurerischen Mitglieder darf selbstverständlich hiervon nichts ahnen, erst recht nicht an den entscheidenden Versammlungen teilnehmen, ja noch nicht einmal etwas von deren Einberufung wissen. In die Vereine, die nicht tatsächlich Freimaurervereine sind, entsendet die Freimaurerei ihre einzelnen Abgesandten. Es gibt kaum einen Verein, in dem diese nicht vertreten sind. Ja, die Freimaurerei geht noch weiter und schickt ihre Spitzel zur Beobachtung und Aushorchung von Privatpersonen in deren Häuser. Die Stammtische sind ein besonders beliebtes und wertvolles Arbeitsgebiet. Die Freimaurerei greift tief in alles Politische, Wirtschaftliche und Gesellschaftliche, ja auch tief in das Familienleben ein. Ob die Freimaurer in allen diesen Dingen als Freimaurer handeln oder vorher zu einem abtrünnigen Freimaurer erklärt oder Freimaurer ohne Schurz sind, ist völlig gleich. Nie werden sie profanen und uneingeweihten Freimaurern gegenüber aussprechen, dass sie Freimaurer sind und dürfen es nicht. Sie müssen sich in ein undurchdringliches Dunkel hüllen. In seinem Kampf gegen die Freimaurerei zur Rettung des deutschen Volkes schrieb Hochgradbrunner Diedler vor etwa 70 Jahren, Zitat, »Es ist die heiligste Pflicht des hohen Monarchen, persönlich dafür zu wachen, dass Friede und gleiches parteiloses Recht walte in ihrem Staate, dass umso weniger eine Verschwörung den Bürgerfrieden bedrohe. Und dieser erste Zweck aller Staatenverbindungen, diese heiligste Bestimmung jedes monarchischen Daseins, sie müssen verloren sein in allen Staaten, in denen der Freimaurerorden die staatliche Anerkennung erhielt. Die Zulassung des Freimaurerordens hebt den Staatszweck auf, denn sein letzter geheimster Zweck ist der Umsturz aller Staaten der Welt. Die Ordenszulassung ist unverträglich schon mit der seitens des Staates jeden Bürger schuldigen gleichen Rechts- und Gewerbegewährung, am unverträglichsten mit der Sicherheitspolizei und mit der Rechtspflege. Denn nicht genug, dass jeder Ordensrezipient schwört, dem Ordensbruder in allen Nöten zu helfen und ihn in allen Weisen zu unterstützen, so findet natürlich auch der Orden in den Machtstellungen seiner Glieder, sei es im Staat oder im Gewerbe, seine Kräfte. Die natürlichen Wirkungen dieser Ordensidee und dieser Bundesinteressen treten nur allzu schmerzlich fühlbar hervor gegen den Staat und gegen dessen profane Mitglieder. Der hohe Polizeibeamte, der Kriminalrichter haben als Bundesmitglieder die Eide geschworen. Sie können und dürfen den hochverräterischen Bruder nicht verderben, ja, sie müssen ihn retten, dessen Hoch- und Staatsverrat nach dem ausdrücklichen Ordensgesetz sie nicht einmal als der Ehre und der Moral zuwider betrachten dürfen, das ein derartiges Verbrechen das Bundesband nicht löst. Bruder Giese, Prediger, macht in der Berliner Allgemeinen Kirchenzeitung folgendes eigentümliche Geständnis, dass alle Bürgerversammlungen, Handwerkervereine, polytechnische Gesellschaften, Sonntagsschulen, Liedertafeln, Turnvereine usw. so denselben Zweck verfolgen, eine Art popularistisches Freimaurertum zu sein, nur an besonderen Anwendungen und Durchführungen des großen Freimaurerprinzips arbeiten, sie aber alle Verbündete und Schwestern sind. Hier müssen wir den Nichtmaurern bemerken, dass alle diese Vereine ohne Ausnahme von den Logen aus gestiftet, mit Vorstandsmitgliedern, Dirigenten usw. so versehen, vom maurerischen Geiste durchdrungen werden und so als die tätigsten und praktischsten Werkzeuge der Logen dienen. Durch diese Vereine geht dann die revolutionäre Fortschrittsagitation des Freimaurerbundes ins eigentliche Volk über. Zitat Ende. Wie ein unsichtbarer, klebriger Staub legt sich die Freimaurerei auf alles und durchdringt es unmerklich. Der Freimaurer, durch furchtbare Eide gebunden, bleibt überall an erster Stelle ein Freimaurer. Niemand, geschweige denn der verfreimaurerte Staat, auch nicht der frühere Fahneneid, legt ihm ähnliche Bedingungen auf. Durch diesen Freimaurereid werden auch etwaige Gewissensskrupel nur zu schnell beseitigt. Dieses Heraustreten der Freimaurerei aus dem Logenbereich liegt planmäßig in der Absicht der Freimaurerei. Sie will sich nicht nur auf die Einwirkung auf ihre Mitglieder beschränken, sondern weit darüber hinaus in der Außenarbeit auf die ganze Menschengesellschaft oder Menschheit oder, wie es sonst umschrieben ist, einwirken. Die Freimaurerei in Deutschland erstreckt also ihre Einwirkung auf das gesamte Volk, so wie es ihr Zweck, die Völker, dabei auch das deutsche Volk, zu verjuden und den Juden die Weltherrschaft sicherzustellen, verlangt. Es ist freimaurerische Irreführung, wenn auf Neuaufnahme von Freimaurern in diesem oder jenem Verbande und so weiter verzichtet wird. Die schon aufgenommenen Freimaurermitglieder können die ihnen zufallenden Aufgaben auf lange hinaus erfüllen. Kommt Zeit, kommt Rat.